Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Gestern ist Fresh Kid Ice gestorben. Der erste prominente Rapper asiatischer Abstammung in den USA wurde 53 Jahre alt. Berühmt wurde Chris Wong Won als Mitglied der Two Live Crew, Mitte Ende der 80er eine der umstrittensten Rap-Gruppen in den USA. Umstritten, weil sehr obszön. Me so horny, die Two Live Crew mit Fresh Kid Ice. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Musikjournalisten Klaus Walter. Hallo. Ja, guten Tag. Obszön und immer schön auf die 12. Ist das, wie Fresh Kid Ice vor allem in Erinnerung bleiben wird? Ja, ich denke schon. Also wir haben es ja eben gehört, me so horny, ich bin so geil. Also die haben nicht drum rum geredet. Sie werden in die Geschichte eingehen oder sind schon eingegangen, weil die Two Live Crew gibt es ja schon lange nicht mehr als sozusagen die Gruppe, die als erste den sexuell explizitesten Rap von sich gegeben hat, wohlgemerkt heterosexuellen Rap und natürlich auch heterosexistisch. Und das war damals in den 80ern ein schmaler Grat. Einerseits hatte das noch so was Befreiendes in gewisser Weise, also von wegen, wir können aussprechen, was andere sich nicht trauen auszusprechen. Aber es ist natürlich sehr schnell umgeschlagen, insbesondere in Verachtung von Frauen, in Erniedrigung von Frauen. Ich habe mir die Covers nochmal angeschaut, die haben sogar so regelrecht groteske Züge, so ganz trashy Covers. Da sind sie in so einem Whirlpool drin, die Rapper und eine mehr oder weniger nackte Frau schwimmt da oben drauf und es ist sehr fixiert auf dicke Ärsche, um es mal so explizit zu sagen, und großen Busen und so weiter. Aber welche Bedeutung hatte das damals für die Hip-Hop-Szene? Also hatte das wirklich, wie Sie sagen, in erster Linie was in einer Weise Befreiendes, Tabubrechendes, oder war das im Grunde damals auch schon unterirdisch und politisch völlig unkorrekt? Ja, es war politisch unkorrekt, wobei der Begriff damals noch nicht so eine Rolle spielte. Und es wurde dann sozusagen politisch aufgeladen durch Tipper Gore. Tipper Gore, die damalige Gattin des Vizepräsidenten Al Gore. Die Legende geht so, dass die eines Tages aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter einen Song von Prince gehört hat, nämlich Darling Nikki. Da geht es um Darling Nikki, die masturbiert. Und dann war sie ganz empört und hat mit Gleichgesinnten, vor allem Frauen, das Parents Music Resource Center, PMRC, gegründet. Also eine Art Initiative zur Zensur. Und die haben tatsächlich eine große Wirkung gehabt. Die haben diese berühmten Sticker dann durchgesetzt, wo drauf stand Parental Advisory. Also, dass es für Jugendliche nicht geeignet ist und die Eltern Ratschlag liefern sollten. Und das hat tatsächlich eine sehr zwiespältige Wirkung. Einerseits für Jugendliche ein Kaufanreiz, also nach dem Motto, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Aber eben auch die Wirkung, dass in weiten Teilen der USA, das Flyover Country, also zwischen den Küsten, kam man dann an die Platten einfach nicht ran, teilweise an Nummer 1 Platten, weil es dort keine regulären Plattenläden gab, sondern die großen Märkte, eben Walmart und so weiter, die haben Platten und CDs verkauft, und wenn die so einen Sticker drauf hatten, dann haben die das nicht ins Sortiment genommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war die Two Live Crew tatsächlich die erste Crew, die diesen Sticker auf ihrem Album dann drauf hatte, richtig? Genau, das waren die ersten. Und bei denen war das natürlich auch leicht zu begründen unter dem Aspekt Jugendschutz und Pornografie und so weiter. Und die Two Live Crew hat es dann auch selbst thematisiert, wo sie sich dann quasi wiederum politisiert haben, nämlich mit dem Album Band in the USA. Da waren also nichts mit nackten Frauen auf dem Cover. Band in the USA mit einem Sample von Bruce Springsteen, Born in the USA, also wir sind verboten in den USA. Und da haben sie sich inszeniert quasi als Opfer der Zensur. Wenn wir nochmal auf die Geschichte der Two Live Crew zurückschauen, 1994 gab es personelle Veränderungen, 1995 schon hat sich die Crew aufgelöst. Das ist ja jetzt wirklich eine Weile her, aber wie beurteilen Sie das bunte Treiben dieser Crew aus heutiger Sicht? Also die waren auch dann aus heutiger Sicht wahrscheinlich schon wieder eher brav, oder? Ja, es ist ein bisschen anachronistisch natürlich. Brav, da haben Sie ganz recht, und auch naiv. Also das ist ja auch so eine Jungsnummer, dass sie eben zeigen, was sie für große Schwänze haben. Also auf einem posiert der jetzt verstorbene Rapper mit der Hand an seinem Geschlecht und so weiter. Das ist aus heutiger Sicht ist das ziemlicher Kinderkram. Aber wir müssen bedenken, damals gab es kein Internet, es gab also auch keine Internetpornografie. Und da waren diese Covers für pubertierende Jungs eine Attraktion und offensichtlich auch für pubertäre erwachsene Männer eine Attraktion. Insofern eine Fußnote der Geschichte, würde ich sagen. As Time Goes By, Musikjournalist Klaus Walter über den gestern verstorbenen Rapper Fresh Kid Ice und die Band, in der er Mitglied war, die Two Live Crew. Ganz herzlichen Dank, Klaus Walter. Gerne.